Ja, jetzt läuft's. Schöne? Soll es dunkler sein? Ja, eigentlich kann man es gut sehen. Ja, genau. Ist okay. Ist okay. Gut, vielen Dank. Okay, leg los. Warum ist jetzt der Beamer aus? Ich habe keine Ahnung von diesen Dingern. Genau, also ich würde sagen, wir legen los. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Die Gefahren des Rechtspopulismus. Wir haben Andreas Kemper aus Münster eingeladen. Einfach dem Thema AfD mal so ein bisschen noch weiter auf die Spur zu gehen. Ein Anlass war natürlich die bevorstehende Wahl am Sonntag. Und zudem auch die Gegnerproteste, die sicher viele mitbekommen haben in den letzten Monaten hier in Stuttgart, wo die AfD ja auch maßgeblich beteiligt war. Und die Tatsache auch, dass morgen, also das haben wir jetzt bei der Planung natürlich noch nicht gewusst, aber es ist auch wichtig, dass morgen um 17 Uhr die AfD wohl inklusive Lucke auf dem kleinen Schlossplatz hier eine Kundgebung abhält oder eine Wahlkampfveranstaltung. Die Sicherung. Andreas Kemper kommt aus Münster, ist Soziologe und arbeitet zum Themenschwerpunkt Klassendiskriminierung und hat Bücher geschrieben über Antifeminismus, über Sarrazin, die auch hier ausliegen zum Kauf. Also die kann man dann oben bezahlen bei der Büchergilde. Und genau, veranstaltet wird der Vortrag von Contained, von Emanzipation und Frieden und von einer Gruppe namens Ganz Anders. Und an die Gruppe gebe ich jetzt auch ab, da möchte noch jemand etwas sagen. Okay, ich stelle mich einfach hier hin, weil sonst muss ich mich nach vorne quälen. Also Ganz Anders ist eine antinationale, antikapitalistische Gruppe aus Stuttgart, insgesamt seit einem Jahr, haben uns am 8. Mai gegründet zum Wohnen. Genau, wir versuchen durch Theorie und Praxis im politischen Handgemenge gegen Staatsnation und Kapital zu agieren. Und wir freuen uns über neue Leute, dass wir noch freier umgehen. Und die Veranstaltung war für uns auf jeden Fall auch eine Thematik, die wir wichtig finden, weil Rechtspopulismus und die AfD im Grunde ein bisschen Symbiose ist aus reaktionärer Antwort auf die kapitalistische Krise plus Deutschland Abfeuerei. Genau. Noch zwei Anmerkungen, also Diskussionen im Anschluss dann eben und hier die hier vielleicht teilweise schon bekannte Spendendose, die wir rumgeben werden. Und jetzt möchte noch jemand von Contained einfach kurz was zur aktuellen Situation von Contained sagen. Ja, hallo, ich bin der Matthias. Der Lothar hat mich gebeten, heute ein, zwei Sätze zu sagen. Wir sind Mitveranstalter als Contained. Wir sind auch ein Verein, der sich vor circa 3 Jahren gegründet hat, mit dem Anspruch, verschiedenste Kunst-, Kultur- und Musikveranstaltungen zusammenzubringen. Wir haben im Moment ein Gelände in Bad Cannstatt am Güterbahnhof-Areal. Wie vielleicht ein paar Leute die letzten Wochen mitbekommen haben, das ging so ein bisschen jetzt durch die Presse, dass wir da praktisch gerade mit der Stadt stark am Verhandeln sind, um unsere Zukunft zu sichern. Es hat sich jetzt auch diese Woche kurz vor der Wahl ein paar neue Situationen ergeben, die uns auch wieder möglich machen, fortzuführen. Und ich möchte auch in dem Zuge hier als Mitveranstalter einfach dafür werben, wer Lust hat, wir haben auch Mitgliedsanträge heute mitgebracht. Wir freuen uns über Unterstützung, die es uns möglich macht, einfach weiterzuarbeiten, um dann auch in dem Kontext zum Beispiel solche Veranstaltungen auch in Zukunft mal bei uns auf dem Gelände durchführen zu können, was angedacht ist, aber bisher noch nicht so klappt. Deswegen ist toll, dass wir heute hier auch sind. Danke. Okay. Ja, es war gerade ein bisschen wuselig hier, weil der Strom genau zu dem Zeitpunkt ausfiel, wo es losgehen sollte. Mein Name ist Andreas Kemper, ich bin ja schon vorgestellt worden, ich bin Soziologe aus Münster. Ich wollte fragen, bin ich laut genug hinten und oben auch? Okay. Wenn ich zu leise werden sollte, einfach Bescheid sagen. Ich bin Soziologe aus Münster, ich schreibe noch an meiner Doktorarbeit zum Thema Klassismus, also Klassendiskriminierung. Ich habe in Münster vor ein paar Jahren das erste Referat